deiner Einzigartigkeit, geblendet von Schönheit. Geh ich durch die Dunkelheit, mein Blick ist leer, umschlungen von Schatten, noch dahinter sich Licht. Führ mich dahin, wo ich nicht gehen soll. Du hilfst mir und gibst mir Kraft. Du bist mein Feuer und meine Leidenschaft. Du bist mein zweites Ich. Zweites Ich. Steig über Berge, durch Täler und Wüsten. Immer auf dem Weg, den du mir zeigst. Dunkel ist mein Blick, du bist mein Licht. Du bist mein Licht. Ich seh deine Augen, sie sind sternenklar. Schau dich an und mir wird klar. Du bist der Mensch, den ich in meinen Träumen sah. Ich seh dich ganz klar und halt dich für immer fest. Du hilfst mir und gibst mir Kraft. Du bist mein Feuer und meine Du hilfst mir und gibst mir Kraft. Du bist mein Feuer und meine Leidenschaft. Du hilfst mir und gibst mir Kraft. Du bist mein Feuer und meine Leidenschaft. Du hilfst mir und gibst mir Kraft.